15. Einiges über die jüdische Korruptionsbank. Nach Zeugenaussagen in der Oktoberverhandlung in Bern wurden die Zionisten als ach so arme Menschen geschildert. Im Gegensatz hierzu finden wir in Herzls Tagebücher zahlreiche Belegungen für Bestechung von politisch einflussreichen Leuten. Woher kommen dem Führer Herzl diese Gelder? Eine Quelle ist die 1898 gegründete Zionistische Bank. Hierüber schreibt Herzl in den Tagebüchern Band 2, Seite 52, Brief an Nordau zwischen 11. und 18.12.1897: Die jüdische Kolonialbank hat tatsächlich die jüdische Nationalbank zu werden. Das Koloniale ist nur Aufputz Mumpitz Firma. Es soll das nationale Finanzinstrument geschaffen werden. Nötigt man uns aber, wie die Soldaten der Ersten Republik, ohne Stiefel aufzumarschieren, so werden wir unsere Not rächen. In Punkt 7 ihres Statuts wurde der Zweck ihrer Arbeit angegeben. Entweder in Bar oder an Werten an solche Personen oder Gesellschaften solche Schenkungen für solche Zwecke und in solchen Fällen zu machen, wie das dem Aufsichtsrate direkt oder indirekt zur Erreichung irgendeines Zweckes geeignet oder voraussichtlich für die Interessen des jüdischen Volkes an irgendeinem Ort oder in irgendeinem Lande förderlich erscheinen mag. Dieser Weltbestechungsplan war selbst Achaz Ha'am zu viel, aber nicht, weil er ihn innerlich ablehnt, sondern nur, weil er über die Unvorsichtigkeit empört ist, diesen Plan in einer öffentlichen Versammlung zu besprechen und zu beschließen. Der Angstschrei ist typisch für einen Mann, den Israel Prophet nennt, der in begründetem Verdacht steht, finstere Pläne mit Herzl besprochen zu haben, dass wir ihn nach Am Scheidewege 1, Seite 101 zitieren: Ich will hier den Teufel nicht an die Wand malen. Wer sich jedoch erinnert, wie sehr sich die Judenfeinde bemüht haben, in den Statuten der Allianz einen Hinweis zu finden auf eine verborgene Absicht, ihr Netz über die ganze Welt zu breiten und die Völker sich zu unterwerfen. Wer sich erinnert, wie die Antisemiten nach dem Zweiten Kongress geschrieben haben, dass es das Ziel dieses Kongresses gewesen sei, die Judenherrschaft in der Welt zu stärken. Wer sich an die im Herzen der verschiedenen Völker tief eingewurzelten Legenden erinnert über den schrecklichen Kahal, der im Dunkeln arbeitet und alles um Geld kauft, wer sich dessen erinnert, muss über die zionistischen Diplomaten staunen, die gar nicht besorgt waren, in diesen Statuten, besonders im 7. Paragraphen, unseren Feinden jene Waffe in die Hand zu geben, die ihnen bis jetzt gefehlt hat und die sie andererwärts vergeblich gesucht hatten. Also wohl verstanden, Achaz Ha'am hat gar nichts gegen List und Betrug und Bestechung als Ziel und Mittel der Judenbank aufzusetzen, sondern ist bloß über die Unvorsichtigkeit empört, diesen Plan in einer öffentlichen Versammlung zu besprechen und zu beschließen. Wie nun Herzl mit Bestechung arbeitet, dafür nur einige wenige Beispiele, die ich blätternd herausgreife. Band 3, Seite 217, 5.7.1902, im Gespräch mit Rothschild. Er sagte: Was werden Sie antworten, wenn Gordon oder ein anderer Sie fragen wird, ob Sie etwas über die anglophobe Haltung der kontinentalen Presse wissen, die 800.000 Pfund von den Boers durch Leitz bekommen habe? Band 3, Seite 358 vom 16.02.1903: Ich ging auf all dies leicht ein, weil ich die Verpflichtung erst nach Unterzeichnung des Charters habe. Auch finde ich des Ministerpreise im Verhältnis zu den Konstantinoplern billig. D. sprach sogar nur von 1.000 bis 1.500 Pfund per Minister, offenbar, weil er mir als Dichterkollegen kameradschaftliche Preise berechnen wollte. Band 3, Seite 371 vom 3.3.1903: Ich lasse mich zuerst von der ägyptischen Regierung in den Besitz einweisen, verlange von der englischen dazu so viel Macht als möglich und werde endlich dazu, Maynon Bakschisch, von der türkischen das Recht erlangen. Band 3, Seite 7 und 8 vom 14.05.1901: Ich habe es auch überschlafen. Es wird gut sein, wenn ich ihm in den ersten Monaten, bis der Kongress vorbei ist, dieses Trinkgeld gebe, sonst spielt er mir Streiche. Ich werde ihm für den Anfang 1.000 Franken versprechen und wenn die Kommission zum Studium des Zionismus ernannt ist, 1.500 Franken monatlich. Band 2, Seite 327 vom 17.06.1899. Dann erbot er sich, mir die gesamte öffentliche Meinung der Türkei für 300.000 bis 400.000 Francs aufzukaufen, kurz, was ich wolle. Band 2, Seite 579 Tagebuchblatt vom 26.02.1901. Zwischen Nacht und Morgen ist mir eingefallen, wer die Interpellation in der französischen Kammer einbringen muss. Rouanet, von dem wir Leven 1895 in Salzburg erzählte, dass er Geld für seine Judenrede bekommen habe. Band 2, Seite 342, Tagebuchblatt vom 21.08.1899. Der brave Schalit aus Riga, Barbasch, Dr. Katzenelson und Sachs versprachen, je 500 Franc wollen noch weiter sammeln, so dass ich Schritte in der Türkei tun kann und er einen unmittelbaren Backschisch versprechen kann. Band 2, Seite 346, Tagebuchblatt vom 29.08.1899. Ich sah, worauf er hinaus wollte. Bargeld lacht. Ich sagte ihm daher beinahe barsch, ich werde Ihnen 10.000 Franc vorausgeben und 30.000 am Tage der Audienz. Wie Sie das Geld anwenden, ist Ihre Sache. Ich werde Sie nicht fragen, was Sie damit machen. Band 3, Seite 27 vom 20.05.1901. Da kam N. zu uns ins Hotel, begleitet von seinem Lascar C. Wolfson hatte wegen der Quittung Schwierigkeiten gemacht und es kam zu einer gereizten Szene am Schreibtisch, als N. nicht so klar quittieren wollte. Schon stand er mit der Miene einer schwer beleidigten Unschuld auf, als Wolfson die Quittung auf einer Visitenkarte verlangte. Ich leimte die Sache, ließ N. unterschreiben, was er selbst wollte. Da stand er verletzt auf, wollte das dicke Paket Banknoten nicht selbst übernehmen. Geben Sie das C, und ging. Er reichte Wolfson kühl die Hand. Mir, sagte er, übersetzt, dieser Herr wird nicht viele Geschäfte in diesen Angelegenheiten machen. Ich begleitete ihn ehrfurchtsvoll zur Tür hinaus. An der Treppe sagte er, übersetzt, ich werde diese 40.000 Franc an diese Bank zurückgeben und ich rechne mit Ihnen als solches. Wobei er mir an der Handwurzel einen Freimaurerdruck gab. Sie kennen mich, sagte ich und erwiderte zum Spaß das Zeichen. Band 3, Seite 149, Tagebuchblatt vom 19.02.1902. Ich glaube, der Ruf meiner Freigebigkeit wächst durch diese kleinen Backschische in der überhitzten Märchenatmosphäre von Wonderland. Diese Goldstücke, die ich im Tor verliere, gehören zu den fruchtbarsten Anlagen. Man vergleiche mit diesen Tagebuchnotizen die Protokolle 2, 5 bis 7, 12, 13, 2032, 2033, 17, 10, 1, 12. Man wird sehen, dass zwischen dem Geist der Protokolle und der Handlungsweise Herzls nicht der geringste Unterschied ist.